Oder haben sie sich außer ihm Götter genommen? Sag, bringt euren Beweis vor. Das ist die Ermahnung derjenigen, die mit mir sind, und die Ermahnung derer, die vor mir waren. Aber nein, die meisten von ihnen kennen die Wahrheit nicht, so wenden sie sich ab. Und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. La ilaha illa ana fa'budun. Also in keinem der von Allah geschickten Bücher und in keinem der von Allah geschickten Botschaften, sprich auch Gesandten, war je die Botschaft und Aufforderung, von dass Schirk erlaubt wäre. Dass neben Allah andere Götter angebetet werden, wurde noch in keinem Buch je erlaubt. Und alle hatten dieselbe Botschaft, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass wir ihm alleine dienen sollen. Und sie sagen, der Al-Abama hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm. Nein, vielmehr sind es geehrte Diener. Ja, also ob sie jetzt Schirk machen mit Isa oder Uzair oder auch die Engel, wie zur Zeit der Araber der vorislamischen Zeit, die sagten, die Engel wären die Töchter Allahs. Nein, all diese sind geehrte Diener Allahs, aber halt Diener Allahs. Sie kommen ihm im Reden nicht zuvor und nur nach seinem Befehl handeln sie. Also die Malaika vor allem und auch die Gesandten natürlich handeln nur nach dem Befehl Allahs. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt und sie legen Fürsprache nur für denjenigen ein, dem er zustimmt. Und sie sind aus Furcht vor ihm besorgt. Sie sind in Furcht, obwohl sie ständig tags und nachts Allah anbeten und genau das tun, was er ihnen befohlen hat. Warum? Sie fürchten ihn, weil sie seine Größe erkannt haben. Sie haben Allah erkannt. Wenn man über die Größe und die Stellung von jemandem Bescheid weiß, dann kann man ihn auch dementsprechend achten und dementsprechend auch fürchten. Bei Menschen ist es ja auch ähnlich, dass wir die fürchten, über deren Macht, über deren Stellung wir Bescheid wissen, vor dem wir wissen, wer sie sind. Ja, das heißt also, für Taqwa, für Gottesbewusstsein, Gottesfurcht brauchen wir was? Ma'rifatullah. Wir brauchen die Erkenntnis darüber, wer Allah ist, Wissen über ihn. Und je mehr wir über ihn erfahren, desto mehr werden wir unsere Geringwertigkeit, unsere Kleinheit erkennen und wahre Demut annehmen können. Und wer von ihnen sagen sollte, ich bin ein Gott außer ihm, dem vergelten wir mit der Hölle. So vergelten wir den Ungerechten. Ja, Schirk ist sowieso schon ein großes Unrecht und dann noch über sich selber behaupten, dass man, über den man ja selber genau Bescheid weiß, dass man schwach ist und menschlich ist und dann zu sagen, ich bin ein Gott, das ist das größte Unrecht überhaupt. Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse waren? Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen sie denn nicht glauben? Kanata ratqan. Ratqan bedeutet, dass die Dinge, alle Teile von etwas ineinander zusammengefügt sind, zueinander neigen. Und Allah war derjenige, der alles, diese zusammenhängende Masse, getrennt hat. Und aus dem Wasser hat er alles Lebendige gemacht. Also der, der all das für uns gemacht hat, wollen wir nicht an ihn glauben? Hier gibt es auch eine Überlieferung des Abu Huraira radiallahu an, so ungefähr wird es überliefert, zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, sagte, dass wenn immer ich dich sehe, dann erfreut sich mein Herz und meine Augen werden kühl. Also das tut mir gut, dich zu sehen. Berichte uns über die Basis, Asl aller Dinge. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Basis, also das, woher alles kommt, aller Dinge ist Wasser. Und wir sehen hier, die Gefährten fragten also nicht nur über den Koran oder über Wissensangelegenheiten jetzt an sich, sondern auch über weltliches Wissen, wenn ihr so möchtet, weil durch das Betrachten der Schöpfung wir auch zu Allah finden. Es ist ja von Allah alles erschaffen, seine Schöpfung. Und die Art und Weise, wie Abu Huraira radiallahu anhu hier fragt, ist auch sehr schön. Ja, also auch das, was heute als große Entdeckung gilt, wird hier im Koran schon vor so vielen Jahren offenbart. Ja, diese Superatom-Theorie, die ist uns allen bekannt, dass Himmel und Erde alles eine zusammenhängende Masse war und sie dann auseinandergeborsten ist. Und das ist, was Allah hier, Allahu alam, vielleicht beschreibt. Also wo ist ihr Beweis, wo ist ihre Basis, dass sie immer noch nicht glauben wollen? Und wir haben auf der Erde festgegründete Berge gemacht, dass sie nicht mit ihnen wanke. Und wir haben auf ihr breite Durchgänge als Wege gemacht, auf dass sie rechtgeleitet werden mögen. Und wir haben den Himmel zu einem wohlbehüteten Dach gemacht, dennoch wenden sie sich von seinen Zeichen ab. Was könnte nicht alles auf uns fallen, wenn es nicht die Schutzschichten des Himmels, die verschiedenen Schichten, die verschiedenen Strahlen, die abgewehrt werden, wenn es die nicht gäbe. Und er ist es, der die Nacht und den Tag, die Sonne und den Mond erschaffen hat. Alles läuft in einer jeweils eigenen Umlaufbahn. Alles ist genau da, wo es sein soll. Ja, wenn doch der Mensch doch auch das tun würde, wozu er erschaffen ist. Wenn er doch auch ein sinnorientiertes Leben führen würde. Ja, wenn er nicht hier und da mal abschweifen würde, sich auf einmal für das interessieren würde, was gar nichts mit ihm zu tun hat, sich ablenken lassen würde. Ja, weil die Planeten alle auf einer Umlaufbahn schweben und dort auch bleiben, deswegen sind sie auch vor Zusammenstößen bewahrt. Ja, wenn jeder seine eigene Arbeit jetzt verlassen würde und in das Buch des Nachbarn reinspinksen würde, dann ist man nicht mehr mit dem beschäftigt, wozu man eigentlich sich hingesetzt hat, wozu, was eigentlich die eigene Aufgabe ist. Und wenn hier gesagt wird, alles ist in der eigenen Bahn, dann ist die Erde damit also auch gemeint. Und das wissen wir, wurde auch sehr viel später erst entdeckt, und das ist hier auch ein Zeichen, dass Allahs Schöpfung ist, und er informiert uns, wie er alles geschaffen hat, wie alles nach seinem Plan, nach seinem Befehl, ihm auch gehorcht. Und wir haben für kein menschliches Wesen vor dir ewiges Leben bestimmt. Wenn du nun stirbst, werden sie dann ewig leben? Mit sie sind hier die Feinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Botschaft des Islam gemeint. Hier, der Mensch wünscht sich ja immer den Tod des Feindes und denkt sich dann, damit wären die Probleme zu Ende. Und hier wird gesagt, ja, sie wünschen sich das so. Und auch wenn du, also ihr Feind, der du ja in ihren Augen bist, stirbst, aber sie bleiben ja auch nicht ewig hier. Und meinen sie denn, dadurch, dass nur der Feind entfernt wird, dass sie der Strafe entgehen könnten? Wie Abu Jahl und Abu Lahab, die Feinde des Islam, wie war ihr Tod, wie lange haben sie dann noch auf Erden verweilt? Ja, und wir wissen, ihr Tod war ein schrecklicher für sie, und danach die Strafe Allahs wird für sie noch schrecklicher sein. Jede Seele wird den Tod kosten. Und wir prüfen euch mit Schlechtem und Gutem als Versuchung. Und zu uns werdet ihr zurückgebracht. Ja, Gutes und Schlechtes. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Tag und Nacht. Mal haben, mal nicht haben. Mal in Problemen ertrinken und mal in Gnaden ertrinken. Beides sind Prüfungen von Allah. Ja, wir bezeichnen meistens eher die schlechten Zeiten als Prüfungen. Ja, alles ist eine Prüfung von Allah, wie wir handeln werden. Ja, letztens war in einem Land wieder mal Überflutung, und da gab es ein Bild, vielleicht habt ihr das auch gesehen, wo ein Mann wirklich auf einem winzigen Stückchen Land, wo er gerade mal nur noch draufgepasst hat, und mit ihm war ein paar seines Viehs, also ein paar Tiere mit ihm und ein paar Kisten seines Besitzes, und er hielt die Hände nach oben, ausgestreckt nach Hilfe suchend, und hat wohl auf den Helikopter gewartet oder auf Rettung gewartet. Und natürlich jetzt, das Vieh wird nicht gerettet werden wahrscheinlich, und auch die Tiere, die Kisten wahrscheinlich auch nicht. Ja, das heißt also, es gibt Momente im Leben, wo es wirklich nur noch um unser eigenes Leben geht. Wo wir auf einmal erkennen, was ist eigentlich vor allem wichtig? Worum geht es vor allem? Ja, und jetzt denken wir, ach, der wird aber gerade geprüft, und uns geht es ja gerade gut. Mir geht es Gott sei Dank, ich habe gerade keine Verwüstung zu Hause, ich habe alles intakt. Ich werde gerade nicht geprüft, und das ist genau der Gedankenfehler. Der, in dessen Haus Wasser eindringt und seine Zeugnisse und sein Besitz und sein Möbel und seine liebevoll aufgestellte Dekorationsstücke, all das durchnässt und verwüstet wird, der ist geprüft. Und jeder, der das sieht und nicht Verwüstung erlebt, auch er ist geprüft. Jeden prüft Allah, wie handelt ihr? Den einen, wie geduldet ihr euch? Den anderen, wie dankbar seid ihr? Den einen, wie sehr werdet ihr trotzdem versuchen, Allah gehorsam gegenüber zu sein, auch wenn ihr gerade in Umständen seid, wo es nicht leicht ist. Und den anderen, wie viel tut ihr, um zu helfen? Wie viel Lehre zieht ihr daraus für euch selber, für euer eigenes Leben? Ja, und das sind jetzt nur ein paar Andeutungen. Beides sind also Prüfungen von Allah. Deswegen soll man auch immer mindestens, wenn man jemanden sieht, der wirklich gerade in schwierigen Umständen ist, diese Dua machen: Alhamdulillahi alladhi afani mimma btuliya bihi. Alles Lob gebührt Allah, oder jeder Dank gebührt Allah, der mich vor dem bewahrt hat, womit dieser geprüft oder heimgesucht wurde. Beides ist Prüfung. Jeder Tag im Leben ist eine neue Prüfung. Mal gute, mal schlechte Nachrichten, aber alles davon ist Prüfung. In allen Zeiten Allah gegenüber gehorsamer Diener sein. Sabr und Shukr sind immer mit uns. Geduld und Dankbarkeit sollten immer mit uns. So wie manche Menschen sind krank, die müssen ihre Medizin immer mit sich tragen. Ja, und wenn Unglück kommt, dann schlucken wir die Tablette von Sabr. Und wenn es uns gut geht und wir in Jubel ausbrechen wollen und übermütig werden, dann schlucken wir schnell die Tablette von Schukr und wissen, dass alles von Allah kommt. Und zu uns werdet ihr zurückgebracht. Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, dich sehen, machen sie sich über dich nur lustig. Ist das derjenige, der eure Götter in abfälliger Weise erwähnt? Während sie es sind, die die Ermahnung des Al-Abamas verleugnen. Der Mensch ist seiner Natur nach aus Voreiligkeit erschaffen worden. Ich werde euch schon meine Zeichen zeigen. So wünscht nicht von mir, sie zu beschleunigen. Ja, weil sie ja sagten, dann soll er doch die Strafe bringen. Ja, der Mensch ist so voreilig mit allem. Er möchte sofort Ergebnis sehen. Er möchte sofort akzeptiert werden. Er möchte sofort das, was er sich gerade gewünscht hat, was er auf die Gedanken, die er gerade gekommen ist, möchte er sofort ein Ergebnis sehen. Und hier sehen wir sogar ein Ausmaß an Voreiligkeit, dass sie sogar nach der Strafe verlangen und sich lustig machen und das nicht wirklich ernst nehmen. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Wenn diejenigen, die ungläubig sind, es nur wüssten, wie es ist, wenn sie das Höllenfeuer weder von ihren Gesichtern noch von ihren Rücken zurückhalten können und ihnen auch keine Hilfe zuteil wird. Aber nein, es wird plötzlich über sie kommen und sie verblüffen. Dann werden sie es nicht abwenden können und es wird ihnen kein Aufschub gewährt. Man machte sich ja schon vor dir über Gesandte lustig. Da umschloss diejenigen, die über sie spotteten, das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Sag, wer beschützt euch bei Nacht und Tag vor dem Al-Abama? Aber nein, sie wenden sich von der Ermahnung ihres Herrn ab. Oder haben sie etwa Götter, die sie von uns abhalten sollten? Sie können doch weder sich selbst helfen, noch werden sie einen Beschützer von uns erhalten. Nein, vielmehr haben wir diesen da und ihren Vätern Nießbrauch gewährt, bis sie ein langes Leben geführt haben. Sehen Sie denn nicht, dass wir über das Land kommen und es an seinen Enden vermindern? Werden denn Sie die Sieger sein? Ja, diese Ayah wird zweifach gedeutet. Die Erde wird beengt, also die bewohnbare Erde wird beengt für Sie. Ja, also mal durch Unglück, mal durch Überflutungen, Brände, Ernte schlecht, Feinde überkommen. Das sind alles verschiedene Arten, wie die Erde beengt sein kann für jemanden. Ja, also die eigene Macht, das etablieren können auf der Erde, das wird beengt. Und das zweite ist die physische Art, also die Erdkugel schrumpft, die Erde selber wird geringer. Man sagt auch, das ist eine modernere Auslegung, dass der Innendruck in der Erdkugel dererlei ist, dass die Erdkugel wirklich in sich zusammenschrumpft. Ja, erst war der Druck ja nach außen und sie hat sich expandiert und nun ist er nach innen. Und das wird so weit gehen, bis sie irgendwann platzt und die Vulkane alle, ausbrechen werden und die innere Lava also herauskommt. Und das ist auch wahr, am Tag der Auferstehung wird es so sein, dass die Meere brennen werden und die Erde ein anderes Angesicht haben wird. Aber wir denken, wenn wir daran mal denken würden, dass worauf wir da eigentlich gehen, eine dünne Schale hält uns eigentlich von Massen, Tonnen über Tonnen von Lava, von Hitze, Glut, hält nur eine dünne Schicht uns ab. Und das kann ausbrechen und trotzdem unachtsam stolzieren wir auf der Erde nur zu oft umher und vergessen, dass unter wessen Gewalt wir hier eigentlich leben. Die erste Auslegung würde dann eher in den Kontext passen, Allah weiß es am besten, weil es hier heißt, werden denn sie die Sieger sein? Ja, also dass die Erde für sie, was ihre Macht auf der Erde angeht, beengt wird. Sag, ich warne euch nur mit der Eingebung, aber die Tauben hören nicht den Ruf, wenn sie gewarnt werden. Aber wenn ein Hauch von der Strafe deines Herrn sie berührt, sagen sie ganz gewiss, oh wehe uns, wir pflegten ja Unrecht zu tun. Und wir stellen die gerechten Wagen für den Tag der Auferstehung auf. So wird keiner Seele um irgendetwas Unrecht zugefügt und wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns. Wir bringen es bei und wir genügen als Berechner. Ja, im Diesseits auch, sobald es um Austausch von Dingen gibt, gibt es immer irgendein Kriterium dafür, irgendein Mittel, um es zu messen. Ja, alles wird hier gewogen, gemessen, irgendwie berechnet und am Tag der Auferstehung wird auch alles gewogen werden. Und das ist deswegen so, weil es eine ernsthafte Angelegenheit ist. Es geht hier um die Etablierung von Gerechtigkeit. Es gibt ja zweierlei. Mal gibt man jemandem etwas, ohne besonders zu zählen, und da geht es meistens eher so um Kleinigkeiten. Und dann gibt es so etwas wie, man kauft ein Stück Land. Dann wird genau bemessen, genau berechnet, genau aufgeführt im Vertrag und genau unterschrieben. Warum? Weil es etwas Großes ist. Und Allah wird so genau berechnen, dass noch nicht mal die Größe eines Senfkorns, und das ist das Kleinste, was überhaupt möglich ist, das da ist, das ist damit gemeint, so genau wird diese Abrechnung sein. Und wir gaben ja Musa und Harun a.s. die Unterscheidungsnorm und eine Erleuchtung und eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten und die wegen der Stunde besorgt sind. Und dies ist eine gesegnete Ermahnung, also der Koran, die wir hinabgesandt haben. Wollt ihr sie denn verwerfen? Wir verliehen bereits zuvor Ibrahim seine Besonnenheit und wir wussten über ihn Bescheid. Als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte, was sind das für Bildwerke, deren Andacht ihr euch hingebt? Sie sagten, wir haben schon unsere Väter vorgefunden, wie sie ihnen dienten. Er sagte, ihr und eure Väter befinden euch ja in einem deutlichen Irrtum. Sie sagten, bringst du uns die Wahrheit oder gehörst du zu denjenigen, die ihr Spiel treiben? Er sagte, nein, vielmehr ist euer Herr der Herr der Himmel und der Erde, der sie erschaffen hat. Und ich gehöre zu denjenigen, die euch darüber Zeugnis ablegen. Und bei Allah, ich werde ganz gewiss gegen eure Götzen eine List anwenden, nachdem ihr den Rücken gekehrt habt. Da schlug er sie in Stücke, außer einen großen von ihnen, auf dass sie sich an ihn wenden möchten. Sie sagten, wer hat dies mit unseren Göttern getan? Er gehört wahrlich zu den Ungerechten. Sie sagten, wir hörten einen Jüngling, sie in abfälliger Weise erwähnen. Man nennt ihn Ibrahim. Sie sagten, so bring ihn her vor die Augen der Menschen, auf dass sie es bezeugen mögen. Sie sagten, hast du dies mit unseren Göttern getan, o Ibrahim? Er sagte, nein, vielmehr hat das dieser Große unter ihnen getan. Fragt sie doch, wenn sie reden können. Da kamen sie wieder zu sich und sagten, ihr seid ja die Ungerechten. Also für einen Moment hielten sie inne und erkannten für einen Augenblick, ja, dass das wahr ist, was Ibrahim a.s. sagt. Die Götzen, wir wissen, dieser große Götze kann die anderen nicht zerschlagen haben. Er ist nicht dazu in der Lage und trotzdem beten wir ihn an, weil wir von ihm Schutz oder Nutzen erwarten und Schaden abwehren möchten. Wo ist unser Verstand? Wahrlich, wir sind die Ungerechten. Aber dieser Moment ist dann nur zu schnell wieder vorübergegangen. Hierauf machten sie eine Kehrtwendung. Du weißt doch, dass diese nicht reden können. Er sagte, dient ihr denn anstatt Allahs dem, was euch nichts nützt und nicht schadet? Das heißt, Allah gibt also in jedem Leben eine mindestens Gelegenheit und mehr, wo er die Wahrheit erkennen kann. Alle haben eine Chance, Rechtleitung zu finden, ja, aber die Leute benutzen sie nicht. Er sagte, dient ihr denn anstatt Allahs dem, was euch nichts nützt und nicht schadet? Pfui über euch und über das, dem ihr anstatt Allahs dient. Begreift ihr denn nicht? Sie sagten, verbrennt ihn und helft euren Göttern, wenn ihr etwas tun wollt. Wir sagten, o Feuer, sei Kühlung und Unversehrtheit für Ibrahim. Sie wollten gegen ihn mit einer List vorgehen. Da machten wir sie zu den größten Verlierern. Und wir erretteten ihn und Lot in das Land, das wir für all die Weltenbewohner gesegnet haben. Und wir schenkten ihm Ishaq und Jakob zusätzlich. Und alle machten wir rechtschaffen. Und wir machten sie zu Vorbildern, die nach unserem Befehl leiteten. Und wir gaben ihnen ein, gute Werke zu tun, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten. Und sie pflegten uns zu dienen. Das sind hier alles Eigenschaften von Propheten. Und Propheten sind die, die von Allah auserwählt wurden und die Liebe Allahs genießen. Das heißt, wenn wir Allahs Liebe und Zufriedenheit genießen möchten, erwerben möchten, dann müssen auch wir uns diese Eigenschaften annehmen. Und Lot gaben wir Urteilskraft und Wissen und erretteten ihn aus der Stadt, die schlechte Taten zu begehen pflegte. Sie waren ja böse Leute, sie waren Frevler. Und wir ließen ihn in unsere Barmherzigkeit eingehen. Gewiss, er gehört zu den Rechtschaffenen. Und auch Nuh, als er zuvor rief, da erhörten wir ihn und erretteten darauf ihn und seine Angehörigen aus der großen Trübsal. Und wir halfen ihm vor den Leuten, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Sie waren ja böse Leute und so ließen wir sie allesamt ertrinken. Und auch Dawud und Suleiman, als sie über das Saatfeld urteilten. Darin hatte Kleinvieh von fremden Leuten nachts geweidet. Und wir waren für ihr Urteil Zeugen. Und wir ließen Suleiman es begreifen. Und Suleiman war der Sohn von Dawud a.s. Und wir sehen hier, manchmal kann es also sein, dass Allah den Jüngeren über den Älteren eine Weisheit gibt, ein Begreifen ermöglicht. Und allen gaben wir Urteilskraft und Wissen. Und wir machten die Berge zusammen mit Dawud a.s. dienstbar, dass sie uns preisen und auch die Vögel. Wir taten es wirklich. Und wir lehrten ihnen die Verfertigung von Panzerkleidung für euch, damit sie euch vor eurer gegenseitigen Gewalt schütze. Also vor dem Krieg, vor dem Schaden im Krieg. Wollt ihr nun dankbar sein? All das hat Allah uns ermöglicht, uns über Generationen hinweg durch uns weiter auch, das Wissen ist erhalten geblieben, die einen haben es den anderen weitergeerbt, die Menschheit hat immer weiter dazugelernt. Wollt ihr nun dankbar sein? Und Suleiman machten wir den Sturmwind dienstbar, dass er auf seinen Befehl zum Land wehe, das wir gesegnet haben. Und wir wüssten über alles Bescheid. Und auch unter den Satanen manche, die für ihn tauchten und auch noch andere Arbeiten außer diesen verrichteten. Und wir bewachten sie. Also alles geschah mit dem Befehl und mit der Überwachung Allahs. Auch wenn die Schejardin für Suleiman a.s. arbeiteten, ihm gehorsam waren, aber all das nichtsdestotrotz geschah unter der Bewachung, unter dem Befehl Allahs. Und auch Ayyub a.s., als er zu seinem Herrn rief: Mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Ja, erwähnen wir die Eigenschaft Allahs der Barmherzigkeit, wenn es uns schlecht geht? Ja, daran denken wir dann leider meistens nicht mehr. Da erhörten wir ihn und nahmen das Unheil, das auf ihm war, von ihm hinweg und gaben ihm seine Angehörigen und noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für diejenigen, die uns dienen. Ja, was ist die Lehre von der Geschichte von Ayyub a.s.? Ayyub a.s. Geschichte ist sehr bekannt. Die Art und Weise, wie er hier Allah ruft, ist eine sehr schöne Art und Weise. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. Gewiss, mich hat das übel berührt. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Und du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Ja, die Lehre ist davon, dass Allah erwähnt ja, Ayyub a.s. hat alles nochmal und nochmal so viel zurückbekommen, dass sich in gottesdienstlicher Handlung Allah gegenüber zu befinden. Ja, ich sage jetzt Ibadah, und ihr wisst jetzt langsam bestimmt alle auch, was das heißt. Die Ibadah entfernt uns nicht von den Gnaden des Diesseits, ja, dass wir quasi sagen, wir müssen immer alles verzichten und wir kriegen ja gar nichts, sondern Allah zeigt uns mit diesen Geschichten und mit der Geschichte von Ayyub a.s. besonders, dass die, die Ibadah machen, auch im Diesseits schon von Allah Gutes erwerben. Ayyub a.s. war ein sehr reicher Mann, er hatte viele Ländereien, unermesslich viel Besitz, und er wurde dann zum Propheten gemacht. Und er erzählte den Leuten die Botschaft Allahs und sie sagten dann, du bist ja wohlhabend, mit anderen Worten, du hast ja keine Probleme, wir sind nicht so, wir haben viele Dinge, um die wir uns kümmern müssen und wir können nicht das umsetzen, was du uns sagst. Also die Ibadah und die Befehle, die du uns mitteilst. Und was passierte dann? Und das hatte Shaitan ihnen eingegeben, wie er immer uns eingibt, dass ja, das waren ja Sahaba, die hatten es besser, wir können nicht so sein wie die, obwohl Allah sie als Menschen geschickt hat. Wenn sie nicht Menschen gewesen wären, wer weiß, was wir dann sagen würden. Und Allah hat dann Ayyub geprüft und es gab dann eine Zeit in seinem Leben, wo Ayyub a.s. alles verlor. Er hatte nichts mehr. Seinen Besitz verlor er, seine Familie verließ ihn, bis auf seine Frau heißt es, und auch seine Gesundheit. Er hatte eine solche Krankheit, eine solche Erkrankung der Haut, dass wirklich alle um ihn herum ihn verließen. Doch wie verhielt sich Ayyub a.s.? Er blieb beständig in seiner Geduld, beständig in seiner Dankbarkeit und beständig in seiner Ibadah zu Allah. Und das jahrelang. Und wie er auch hier Dua macht, er lobpreist Allah eigentlich mehr und deutet seinen Zustand nur an. Mich hat das übel berührt. Er sagt nicht mehr und beklagt sich auch nicht besonders. Und in der Überlieferung heißt es dann, später wurden ihm nicht nur das wiedergegeben, was er verloren hatte, sondern er bekam so viel von Allah, in der Überlieferung heißt es, Allahu Alam, dass Vögel aus Gold vom Himmel herab zu ihm herabfielen. Und wenn er das aufhob, dann sagte er, ja Allah, ich will das nicht für mich selber, also nicht aus Gier, das wollte er damit sagen, sondern ich möchte nicht die Rahma, die du auf mich herabkommen lässt, die möchte ich mir nicht verwehren. Und er hob diese Vögel auf. Allahu Alam. Ja, also auf jeden Fall hat er die Prüfung Allahs bestanden. Als Ermahnung für diejenigen, die uns dienen. Und auch Ismail und Idris und Dhul-Kifl, jeder gehörte zu den Standhaften. Und wir ließen sie in unsere Barmherzigkeit eingehen, gewiss, sie gehören zu den Rechtschaffenen. Und auch den Mann mit dem Fisch, als er erzürnt wegging, das ist Yunus a.s., er überbrachte die Botschaft Allahs zu seinem Volk, sein Volk glaubte ihm nicht sofort und er wurde zornig und verließ sein Volk, bevor Allah den Befehl dazu gegeben hatte. Und das ist einem Propheten nicht erlaubt. Da meinte er, wir würden ihm nicht den Lebensunterhalt bemessen. Lennaqdira alayhi heißt auch, dass wir keine Macht über ihn hätten. Und was ist dann passiert? Er wurde durch bestimmte Umstände wurde er ins Meer geworfen und der Walfisch hat ihn verschluckt. Dann rief er in den Finsternissen, also im Bauch des Fisches, im Dunkel des Meeres und im Dunkel der Nacht, es gibt keinen Gott außer dir. Preis sei dir, gewiss, ich gehöre zu den Ungerechten. Und das ist eine sehr machtvolle, kraftvolle Bittgebet, das er ihr gesagt hat. An la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Und was ist dann passiert? Da erhörten wir ihn und erretteten ihn aus dem Kummer. So retten wir die Gläubigen. Also auch dort erhörte ihn Allah. Ja, obwohl er ja nicht auf den Befehl Allahs gehört hatte und seine Gemeinde verlassen hatte, doch die Dua wird, wenn sie aufrichtig gegeben wird, aufrichtig gemacht wird, wird sie erhört. Ja, und manchmal, wie Leute sind sehr negativ. Ich mache ja Sünden, ich mache nicht das und das und ich bin nicht so fromm wie die und die oder wie der und der. Meine Dua wird sowieso nicht akzeptiert. Und das ist genau, was Shaitan auch will. Nein, man soll positiv und voller Überzeugung Dua machen. Wir alle sind Sünder und jeder von den Kindern Adams ist Sündiger und der beste Sünder ist der, der zu Allah reumütig zurückkehrt und über die Akzeptanz der Dua wird viel überliefert. Und das Dua machen soll man nie aufhören damit. Und auch Zakaria, als er zu seinem Herrn rief, mein Herr, lasse mich nicht kinderlos bleiben und du bist der beste Erbe. Da erhörten wir ihn und schenkten ihm Yahya und besserten ihm seine Gattin. Sie pflegten sich ja, mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Hier sind wieder sehr schöne Eigenschaften all dieser rechtschaffenen Propheten und deren Gattinnen und deren Kinder erwähnt. Allah möge uns auch mit diesen Eigenschaften ausstatten. Ja, sie beeilten sich in guten Dingen, nicht schwerfällig oder mit Vorhaltungen oder faul oder ungern, sondern beeilten sich. Wo kann ich noch was Gutes tun? Wo kann ich mehr Gutes tun? Wie kann ich noch schneller mehr Gutes tun? Und auch diejenige, die ihre Scham unter Schutz stellte, Maryam a.s., da hauchten wir ihr von unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Weltenbewohner. Gewiss, diese ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft. Und ich bin euer Herr, so dient mir. Mit wem stellt Allah uns alle in eine Gemeinschaft rein? Mit all diesen großen Menschen, die eben in den vorigen Ayat erwähnt wurden. Das sind wir. Wir sind eine Gemeinschaft, wenn wir uns auch bemühen, so zu werden, wie diese waren. Von wem wurde alles gesprochen? Ibrahim, Musa, Ayyub, Zakaria, von all diesen großartigen Menschen. Aber was passiert? Aber sie spalteten sich in ihrer Angelegenheit untereinander. Doch sie werden alle zu uns zurückkehren. Wer etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, der wird für sein Bemühen nicht Undank ernten. Wir schreiben es ihm gut. Und verboten ist es für die Bewohner einer jeden Stadt, die wir vernichteten, dass sie ins Diesseits zurückkehren, bis die Sperrmauer von Ya'juj und Ma'juj geöffnet wird und sie von jeder Anhöhe schnell herbeilaufen. Und das wahre Versprechen nahe gerückt ist, dann werden sogleich die Blicke derjenigen, die ungläubig sind, starr werden. O wehe uns, wir waren dessen ja unachtsam. Nein, vielmehr pflegten wir Unrecht zu tun. Ja, und hier ist wieder Ya'juj und Ma'juj angesprochen. Wir hatten schon gelesen, dass sie von Dhul-Qarnayn hinter einer Sperrmauer zurückgehalten wurden, aber dass in der Zeit vor dem Tag der Auferstehung, und das ist natürlich genau zu bemessen jetzt, welche Zeit ist genau damit gemeint, ist das schon passiert, wird das noch passieren? In den Hadithen gibt es darüber Details, dass wie sich das äußern wird. Und die Ulama haben die verschiedensten Auslegungen von diesen Details uns dargelegt. Wer möchte, soll sich darüber noch weiter informieren. Tatsache ist, dass sie viele sein werden. Sie werden von jeder Anhöhe herbeieilen und viel Fassad machen. Und das wird ein Zeichen sein, dass der Tag der Auferstehung nahe gerückt ist. Aber das Kommen des Propheten Mohammed s.a.w. ist auch schon ein Vorzeichen vom Tag der Auferstehung und das ist ja schon für uns aus unserer Perspektive einiges her. Deswegen diese Dinge sind letztendlich ja, der Auslegung dargelegt und es gibt verschiedene Auslegungen. Wallahu alam. Gewiss, ihr und das, dem ihr anstatt Allahs dient, seid Brennstoff der Hölle. Ihr werdet dahin hinabgehen. Wenn diese da Götter wären, gingen sie nicht zu ihr hinab und alle werden ewig darin bleiben. Sie werden darin seufzen und selbst darin nicht hören. Gewiss, diejenigen, an die von uns das Versprechen für die beste Behandlung vorausgegangen ist, sie werden von ihr ferngehalten. Sehr, sehr schöne Eier. Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Dass diejenigen, an die von uns das Versprechen für die beste Behandlung vorausgegangen ist. Also wir haben denen versprochen, ihr werdet aufs Beste behandelt. Was wird mit denen sein? Einiges. Erstens, sie werden von ihr ferngehalten. Von wem? Von dem Höllenfeuer, wo man seufzen wird und sich selbst daran und selbst daran nicht hören wird. Was noch? Sie hören von ihr nicht einmal das leiseste Geräusch. Sie werden so weit weg vom Höllenfeuer sein, dass sie nicht mal das leiseste Geräusch davon hören. Allah möge uns zu diesem machen. Und sie werden in dem, was ihre Seelen begehrt haben, ewig bleiben. Was wird ihnen noch gegeben? Der größte Schrecken macht sie nicht traurig und die Engel empfangen sie. Das ist euer Tag, der euch versprochen wurde. Ja, und man soll auch dann, wenn man so schöne Dinge liest, soll man auch Dua machen und Bittgebet. Jetzt könnte man zum Beispiel in dieser Dua, ja, damit ihr ein bisschen lernt, wie interagiert denn man denn mit dem Koran. Es heißt ja, innal ladina sabaqat lahum minnal husna, ulaika anha muba'adun, dass für diejenigen, für die das Versprechen Allahs vorausgegangen ist, die kriegen all diese Dinge, die wir gerade erwähnt haben. Das heißt, dass wir auch dann Dua machen, Allah, lass mich zu denen gehören, für die dein Versprechen für die beste Behandlung vorausgegangen ist. Allahumma ja'alna minalladina sabaqat lahum minkal husna. Das ist ein Beispiel nur, wie wir ja aufrichtig, aufmerksam und voller Verlangen den Koran lesen sollten. An dem Tag, da wir den Himmel zusammenfalten, wie der Urkundenschreiber die Schriftstücke zusammenfaltet. Wie wir eine erste Schöpfung am Anfang gemacht haben, wiederholen wir sie. Das ist ein für uns bindendes Versprechen. Wir werden es bestimmt tun. Ja, und die Himmel werden wie Schriftstücke, so wie früher Schriftrollen, ja, so zusammengerollt wurden, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und wir haben bereits im Buch der Weisheit nach der Ermahnung geschrieben, dass meine rechtschaffenen Diener das Land erben werden. Also wer Allah gegenüber rechtschaffen ist und Ibadah und das Recht Allahs gibt, er wird auch in dieser Welt schon Stellung und Macht und Wohlergehen von Allah bekommen. In diesem ist fürwahr eine Botschaft an Leute, die uns dienen. Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Hier gibt es auch viele Hadithe, die das bestätigen nochmal. Ich wurde nicht als jemand, der viel flucht, entsandt, sondern wahrlich, ich wurde doch als Barmherzigkeit entsandt, heißt es zum Beispiel in einer Aussage. Sag, mir wird als Offenbarung nur eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. Werdet ihr nun Allah ergeben sein? Wenn sie sich abkehren, dann sag, ich habe es euch allen gleichermaßen angekündigt und ich weiß nicht, ob das nahe ist oder fern liegt, was euch versprochen wird. Gewiss, er weiß, was an Worten laut vernehmbar geäußert wird und er weiß, was ihr verheimlicht. Und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht nur eine Versuchung für euch ist und ein Nießbrauch auf Zeit. Er sagt, mein Herr, richte der Wahrheit entsprechend und unser Herr ist der Al-Abamer, bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt. Also von Allah soll Hilfe Bei Allah soll Hilfe gesucht werden gegen all das, was gegen die Religion, gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt wird. Damit kommen wir zum Ende von Suratul Anbiya. Allah möge es von uns annehmen.